Das war der Freiheitsruf, der endlich die deutsche Einigkeit schuf. Wie siegreich endete die Revolution, die uns zurückerobert, die deutsche Nation. Heißgeliebtes Vaterland, wir verherrlichen dich in unserem Land. Sagte ihren letzten Schrei, so ein Regen vom Himmel in ein kleines Städtchen ein. So ein Regen vom Himmel in ein kleines Städtchen ein. Und senkt sich die Abendsonne hernieder, erklingen noch immer die schönen Lieder. O deutsche Männer und deutsche Frauen, lasst uns froh hoffend in die Zukunft schauen. Haltsam braust der Sieg wie brandes Meer hinan. Das stolze Heer der braunen Soldaten marschiert dem Volke voran. Durch deutsches Land marschieren wir. Für Adolf Hitler kämpfen wir. Die rote Front sagt sich so frei. Immer ward seiner gedacht, der uns zu deutschen Menschen gemacht. Klinge weit und breit des Führers Lieblingsmarsch voll Schneid. Du deutsches Volk, ein jeder sei zu helfen bereit, auf das wir bald erleben eine schöne, glückliche Zeit. Ein Traum der deutschen Arbeit, voran die wahre Rot, das arme Kreuz und Segen, Freiheit, Licht und Blut. Es kämpfen deutsche Männer für eine neue Zeit. Wir wollen sich Brust und Straßen in Deutschland. Schwer war der Sieg zu erringen, er kostete manches teure Leben. Zur Ehre der Kameraden soll erklingen das Lied, das uns tausendfach Kraft gegeben. Achtung! Die Fahne hoch, die Reise.